Sie sind aber für gar nichts bange. Soll ich denn? Aline lächelt ihn verheißungsvoll an, woraufhin Christian sie in den Arm nimmt und auf den Mund küsst. Im Kontor der Firma Buddenbrook hat eine Rechnung über mehrere Flaschen Champagner, ausgestellt von der Gastronomie der örtlichen Varieté-Bühne, ihren Weg auf den Schreibtisch von Herrn Markus gefunden. 3 Flaschen Champagner. Soll das die Firma übernehmen? Keinesfalls. Die Familie Buddenbrook hat sich um den Mittagstisch versammelt. Ach, Thomas, der Kaufmannsstand ist doch ein schöner, wirklich beglückender Beruf, hm? So? Ja, so solide, genügsam, emsig, behaglich. Ich bin wahrhaft ganz dafür geboren. Die Konsulin, am Kopfende der Tafel platziert, beobachtet besorgt, wie Christian sich zum zweiten Mal etwas Wein nachschenken lässt. Ich fühle mich so wohl wie nie. Es kommt die Mittagszeit, man isst mit seiner Familie, ruht sich aus, dann geht man wieder zur Arbeit. Dann isst auch mit deiner Familie. Und wenn man zum Abendbrot hinaufkommt, dann fühlt man sich so durchdringend zufrieden. Jedes Glied fühlt sich zufrieden, die Hände fühlen sich zufrieden. Gott, Christian, du machst dich doch lächerlich. Die Hände fühlen sich zufrieden? Ich wäre zufrieden, wenn du solche Kleinigkeiten selber übernehmen würdest. Thomas hat seinem Bruder die ominöse Champagnerrechnung vor den Suppenteller geschoben. Christian schiebt sie mit spitzen Fingern zurück. Er scheint plötzlich Schluckbeschwerden zu bekommen. Er ringt nach Luft und muss versuchen, etwas Wein zu trinken. Der Karpfen. Die Konsulin zieht die Rechnung unter ihre Serviette.